Erster, die Israeliten nahmen verbotene Dinge. Achan aus dem Stamm Juda nahm etwas. Gott wurde sehr wütend auf Israel. Zweiter, Josua schickte Männer von Jericho nach Ägai. Er sagte, geht und schaut euch das Land an. Die Männer gingen und sahen Ägai. Dritter, sie kamen zu Josua zurück. Sie sagten, nicht alle müssen gehen. 2000 oder 3000 Männer reichen. Sie können Ägai besiegen. Es sind nicht viele Leute dort. Vierter, etwa 3000 Männer gingen nach Ägai. Aber die Leute von Ägai besiegten sie. Die Männer mussten fliehen. Fünfter, die Leute von Ägai töteten etwa 36 Männer. Sie jagten sie vom Tor bis Saharim. Sie töteten sie am Berg. Das Volk hatte große Angst. Sechster, Josua machte seine Kleider kaputt. Er fiel vor der Lade Gottes auf sein Gesicht. Er lag dort bis zum Abend. Die wichtigen Männer Israels taten das auch. Sie streuten Erde auf ihre Köpfe. Siebter, Josua sagte, ach, Herr, Gott. Warum hast du uns über den Jordan geführt? Willst du uns den Amoritern geben? Sie werden uns töten. Wir hätten lieber jenseits des Jordan bleiben sollen. Achter, Herr, was soll ich sagen? Die Israeliten mussten vor ihren Feinden fliehen. Neunter, wenn die Kanaaniter das hören, werden sie uns umringen. Sie werden uns alle töten. Was wirst du für deinen großen Namen tun, Herr? Zehnter, Gott sagte zu Josua, steh auf. Warum liegst du auf deinem Gesicht? Elfter, die Israeliten haben etwas Falsches getan. Sie haben mein Gebot nicht befolgt. Sie haben etwas Verbotenes genommen. Sie haben gestohlen und es versteckt. Sie haben es unter ihre Sachen gelegt. Zwölfter, darum können die Israeliten nicht gegen ihre Feinde kämpfen. Sie müssen fliehen. Sie haben etwas Verbotenes bei sich. Ich werde nicht mit euch sein, bis ihr es entfernt habt. Dreizehnter, steh auf. Bereite das Volk vor. Sag ihnen, morgen müsst ihr bereit sein. Gott, der Herr, sagt, Israel, du hast etwas Verbotenes. Darum kannst du nicht kämpfen. Entferne das Verbotene aus deiner Mitte. 14. Morgen früh sollt ihr Stamm für Stamm kommen. Gott wird einen Stamm auswählen. Dann sollen die Männer dieses Stammes kommen. 15. Wer das Verbotene hat, soll verbrannt werden. Auch alle seine Sachen. Er hat Gottes Gebot nicht befolgt. Er hat etwas Schlimmes in Israel getan. 16. Am nächsten Morgen ließ Josua die Israeliten kommen. Stamm für Stamm. Der Stamm Juda wurde ausgewählt. 17. Josua ließ die Familien von Juda kommen. Die Familie der Serachiter wurde ausgewählt. Dann ließ er die Serachiter Familie für Familie kommen. Mann für Mann. 18. Dann wurde Achan ausgewählt. Er war der Sohn von Kami, Sabdi, Sera. Er war aus dem Stamm Juda. 19. Josua sagte zu Achan, mein Sohn, sei ehrlich zu Gott. Sag die Wahrheit. Sag mir, was du getan hast. Versteck nichts vor mir. 20. Achan antwortete Josua, ja, ich habe etwas Falsches getan. Ich habe gegen Gott gesündigt. Ich habe das und das getan. 21. Ich sah einen schönen Mantel aus Sinear. Auch 200 Schekel Silber und 50 Schekel Gold. Ich wollte diese Dinge haben. Ich nahm sie. Sie sind in meinem Zelt im Boden vergraben. Das Geld ist darunter. 22. Josua schickte Männer. Sie rannten zu Achans Zelt. Sie fanden die Sachen dort vergraben. Das Geld war auch darunter. 23. Sie nahmen die Sachen aus dem Zelt. Sie brachten sie zu Josua und allen Israeliten. Sie legten sie vor Gott hin. 24. Josua nahm Achan, den Sohn Seras. Er nahm das Geld, den Mantel und das Gold. Er nahm auch Achans Söhne und Töchter. Seine Rinder, Esel, Schafe und sein Zelt. Alles, was Achan gehörte. Alle Israeliten waren dabei. Sie brachten sie ins Tal Akor. 25. Josua sagte, du hast uns großes Leid gebracht. Jetzt wird Gott dir Leid bringen. Alle Israeliten warfen Steine auf Achan. Sie verbrannten ihn und steinigten ihn. 26. Sie bauten einen großen Steinhaufen über ihm. Er ist noch heute dort. Gott war nicht mehr so wütend. Darum heißt der Ort bis heute Tal Akor.